Hell yeah! Der Bildschirm flackert. Leises Rauschen umgibt den Abend still im Kerzenschein. Hast du den Song We Fucking Die gehört? Jetzt schlagen Funken lauthals in den Raum. Zwei-Kanalton mit der Tendenz zum Töten. Shot. Komm, lass es richtig knallen. Bis dieses Wirkungsfeld beginnt zu bluten. Wir sind jetzt mitten in der Szenerie. Es gibt ein Wort. Maschinenparadigma. Dass selbst dein Hirn wie ein Computer tickt. Wenn wir die Taste Rot am Joystick drücken, dann läuft im Video der Robot Day. Aus Regeln programmierter Schaukulisse. Wenn du kein Herz hast, kannst du töten gehen. Mm-hmm.